Ja, das hat schon so mancher Ente eine Gänsehaut auf die Federn gegrüselt, ne? Das könnt ihr mir aber mal beglaubigen, ne?